Nun ja, fuhr Raskolnikow mit Mühe fort. Ich wünsche diese Heirat nicht. Und darum musst du morgen noch Luschin absagen, damit er ein für allemal verschwinde. Mein Gott! Rief Pulcheria Alexandrowna aus. Bruder, überlege dir, was du sprichst, begann Avdotja Romanowna erregt, hielt aber sofort an sich. Du bist jetzt vielleicht nicht dazu imstande. Du bist müde, fügte sie sanft hinzu. Geheim Fieberwahn? Nein. Du willst Luschin um meinetwillen heiraten. Ich aber nehme das Opfer nicht an. Und darum schreibe gleich morgen den Brief, mit der Absage. Gib ihn mir morgen zu lesen und damit Schluss. Das kann ich nicht tun, lehnte sie gekränkt ab. Mit welchem Recht? Du, Netschka, du bist zu hitzig. Hör auf. Morgen siehst du denn nicht, suchte die erschrockene Mutter zu beruhigen. Ach, gehen wir lieber fort. Er redet im Fieber, rief polternd der beschwipste Rasumichin. Sonst würde er das nicht wagen. Morgen wird dieser ganze Eigensinn vergessen sein. Heute hat er ihn zwar hinausgejagt, das ist wahr. Nun, und jener wurde böse. Er hat hier schöne Reden gehalten, seine Kenntnisse ausgekramt und ging dann wie ein begossener Pudel weg. Dann ist es also doch wahr? Fragte Pulcheria Alexandrowna ängstlich. Bis auf morgen, Bruder, sagte Dunja mitfühlend. Gehen wir, Mama. Leb wohl, Rodja. Hörst du, Schwester? Rief er ihn nach seiner letzten Kräfte zusammennehmend. Ich fantasiere nicht. Diese Heirat wäre eine Gemeinheit. Mag ich gemein sein, du aber darfst es nicht sein. Einer von uns beiden, das reicht. Und wenn ich auch ein Schuft bin. Aber so eine Schwester will ich nicht zur Schwester haben. Entweder ich oder Luschin. Geht jetzt. Aber du bist ja verrückt geworden, du Despot, donnerte ihn Rasumichin an. Aber Raskolnikow antwortete nicht mehr. Vielleicht hatte er auch nicht mehr die Kraft zu antworten. Er legte sich auf den Divan und drehte sich in völliger Ermattung der Wand zu. Avdotja Romanowna blickte Rasumichin interessiert an. Ihre dunklen Augen blitzten. Rasumichin zuckte zusammen unter diesem Blick. Pulcheria Alexandrowna stand da wie vom Donner gerührt. »Ich kann nicht weggehen«, flüsterte sie fast verzweifelt Rasumichin zu. »Ich bleibe hier, irgendwo. Begleiten Sie, Dunja.« »Und Sie werden die ganze Sache verderben«, flüsterte Rasumichin gleichfalls aufgebracht ihr heimlich zu.